Erster im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. Tag, war ich am Fluss Keba. Ich war bei den Gefangenen. Der Himmel öffnete sich, und ich sah eine Vision von Gott. Zweiter, es war der 5. Tag des Monats. Dies war 5 Jahre, nachdem König Jojachin weggebracht wurde. Dritter, das Wort des Herrn kam zu Hesekiel, dem Sohn von Busi. Er war ein Priester im Land der Chaldäer, am Fluss Keba. Dort kam die Kraft des Herrn über ihn. Vierter, ich sah einen Sturmwind aus dem Norden kommen. Es gab eine große Wolke und dichtes Feuer. Um das Feuer herum waren Strahlen. Aus dem Feuer blitzte es wie glänzendes Metall. Fünfter, aus dem Feuer kamen 4 Lebewesen. Sie sahen aus wie Menschen. Sechster, jedes Lebewesen hatte 4 Gesichter. Jedes hatte auch 4 Flügel. Siebter, ihre Beine waren gerade. Ihre Füße waren wie die Füße eines Kalbes. Sie glänzten wie poliertes Metall. Achter, unter ihren Flügeln, an allen 4 Seiten, hatten sie Hände von Menschen. Neunter, ihre Flügel berührten sich gegenseitig. Sie drehten sich nicht um, wenn sie gingen. Jedes Lebewesen ging geradeaus. Zehnter, ihre Gesichter sahen so aus, vorne war ein Menschengesicht. Rechts war ein Löwengesicht. Links war ein Stiergesicht. Hinten war ein Adlergesicht. Elfter, ihre Flügel waren nach oben ausgebreitet. 2 Flügel waren miteinander verbunden. 2 Flügel bedeckten ihre Körper. 12. Jedes Lebewesen ging geradeaus. Der Geist führte sie, und sie gingen dorthin. Sie drehten sich nicht um, wenn sie gingen. 13. Zwischen den Lebewesen sah es aus wie glühende Kohlen. Es war wie Fackeln, die sich bewegten. Das Feuer glänzte hell. Aus dem Feuer kamen Blitze. 14. Die Lebewesen bewegten sich schnell wie ein Blitz. 15. Ich sah auch, dass auf der Erde neben jedem Lebewesen ein Rad war. 16. Die Räder glänzten wie ein Edelstein. Alle 4 Räder sahen gleich aus. Es sah aus, als wäre ein Rad im anderen Rad. 17. Sie konnten in alle 4 Richtungen gehen. Sie drehten sich nicht um, wenn sie gingen. 18. Ich sah ihre Ränder. Die Ränder der 4 Räder waren Ringscherum voller Augen. 19. Wenn die Lebewesen gingen, gingen die Räder mit ihnen. Wenn die Lebewesen vom Boden aufstiegen, stiegen auch die Räder auf. 20. Der Geist führte die Lebewesen, und sie gingen dorthin. Die Räder stiegen immer gleichzeitig mit ihnen auf. Denn der Geist der Lebewesen war in den Rädern. 21. Wenn die Lebewesen gingen, gingen auch die Räder. Wenn die Lebewesen stehen blieben, blieben auch die Räder stehen. Wenn die Lebewesen aufstiegen, stiegen auch die Räder auf. Der Geist der Lebewesen war in den Rädern. 22. Über den Köpfen der Lebewesen war eine feste Fläche. Sie glänzte wie Kristall. Sie war über ihren Köpfen ausgebreitet. 23. Unter dieser Fläche waren ihre Flügel zueinander ausgebreitet. Jedes Lebewesen hatte 2 Flügel, die seinen Körper bedeckten. 24. Ich hörte das Geräusch ihrer Flügel. Es war wie das Geräusch von viel Wasser, wenn sie gingen. Wenn sie standen, hingen ihre Flügel herunter. 25. Es gab ein lautes Geräusch über der Fläche, die über ihren Köpfen war. Wenn sie standen, hingen ihre Flügel herunter. 26. Über der Fläche, die über ihren Köpfen war, sah es aus wie ein Saphirstein. Dort war etwas wie ein Thron. Auf dem Thron war etwas, das wie ein Mensch aussah. 27. Ich sah es glänzen wie glänzendes Metall, von der Hüfte aufwärts. Von der Hüfte abwärts sah es aus wie Feuer. Um ihn herum war ein Glanz. 28. Der Glanz ringsum sah aus wie ein Regenbogen an einem Regentag. So zeigte sich die Herrlichkeit Gottes. Als ich das sah, fiel ich auf mein Gesicht. Ich hörte eine Stimme, die sprach.